Monument. Jeder Mensch versucht, sich im Leben ein Monument zu errichten, um der Sterblichkeit ein Stück weit zu entfliehen. Aus Angst vor der Vergänglichkeit und vor dem Vergessenwerden. Und aus dem Gedanken heraus, dass man teilweise gar keine Gewalt über das Leben, über das Schicksal hat. Aber wenn wir es schaffen, uns ein Denkmal in den Herzen der Mitmenschen zu errichten, dann leben wir weiter.